Abschnitt 12 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avahi im August 2020. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 12. Die Ermordung des Gymnasiasten Ernst Winter in Konitz, Teil 2. Der Angeklagte erzählte auf weiteres Befragen. Er habe an der Hinterfront in der Mauerstraße an einem Torwege wiederum Gespräche und dieselben gurgelnden Laute wie vorher gehört. Er bückte sich zur Erde und sah durch einen Spalt der Tür in einen Hof. Hierbei sah er erst einen Mann und bald darauf noch zwei Männer mit Licht auf den Hof kommen. In einem der Männer habe er den alten Fleischermeister Levi erkannt, während ihm die beiden anderen unbekannt waren. Die drei Leute zogen sich in den inneren Hofraum zurück. Er habe schließlich gesehen, dass drei Männer ein langes, schweres Paket in der Richtung nach der Synagoge trugen. Im weiteren Verlauf wurden Maslow vom Vorsitzenden eine Anzahl Widersprüche vorgehalten. Frau Ross. Sie sei Sonntag, den 11. März, abends gegen 7 Uhr in der Lewischen Wohnung gewesen. Sie habe dort verdächtige Geräusche und Winseln gehört. Außerdem habe sie ein Taschentuch mit EW gezeichnet in der Lewischen Wohnung liegen sehen. In einem Laken, das sich bei der Lewischen Wäsche befand, klebten schwarze Haare und Fleischfasern. Als sie Dienstag, den 13. März, zu Levis kam, habe Frau Levi gesagt, »Solch ein Mord! Solch ein Mord!« Dem Mörder müsste jedes Glied einzeln gebrochen werden. Am folgenden Tage sei sie wieder zu Frau Levi gegangen und habe dieser gesagt, sie könne ihr kein Dienstmädchen besorgen, weil der Mord in ihrer, der Levischen, Wohnung passiert sei. Darauf habe Frau Levi erwidert, der Mord kommt bei Gott niemals heraus, denn die jüdische Gemeinde ist sehr reich. Ferner erzählte Frau Ross auf Befragen des Vorsitzenden, am ersten Osterfeiertage sei ein Knecht zu ihr gekommen, von dem sie aber, da er keine Papiere bei sich hatte, keinen Vermerk in ihr Buch machte. Dieser Knecht habe ihr erzählt, dass er am 11. März den Zug verpasst habe. Er sei nachts zur Stadt zurückgegangen und dort habe er die Leute gesehen, welche ein Paket nach dem See trugen. Frau Berg bestätigte im Wesentlichen die Angaben ihrer Mutter, der Frau Ross. Sie sei, ebenso wie ihre Mutter, Sonntag, den 22. April, vom Oberlehrer, Hofrichter und Zahnarzt Maibauer vernommen worden. Frau Maslow bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, sie habe in der Lewischen Wohnung eine Uhrkette und die Fotografie von Winter gesehen. Seit dem Morde habe es in ihrer Wohnung gespukt, sie seien deshalb ausgezogen. Allgemeine Heiterkeit. Professor Dr. Passotta, der Leiter des Meteorologischen Instituts in Konitz, bekundete, in der Nacht vom 11. zum 12. März waren 3 Grad Kälte. Der Mond stand über dem Mönchsee so tief, dass die hintere Straße ohne Schatten war. Dagegen konnte der Mond nicht in die Höfe der Häuser an der Danziger Straße hineinscheinen. Maslow hatte behauptet, dass im Hofe von Levi Mondschein war. Gerichtsarzt Sanitätsrat Dr. Mittenzweig bekundete, die Abgabe des Gutachtens ist erschwert, weil die Leichenteile einige Zeit im Wasser und dann noch 15 Tage im Spiritus gelegen haben und weil man es nicht mit einem ganzen Leichnam, sondern nur mit einzelnen Teilen zu tun hatte. Bei der Nachobduktion ist auch festgestellt, dass Spiritus in die Gewebe geraten, wodurch die Auslaugung noch besonders gefördert worden ist. Als wahrscheinliche Todesursache ist Verblutung anzunehmen, doch sind auch Symptome dafür vorhanden, dass Erstickung eingetreten ist. Diese Symptome bestanden darin, dass durch Einatmung Blut in die Lungen eingedrungen, welches bei Ausführung des Halsschnittes in die Luftwege geraten ist. Ich habe mich bezüglich des Schächtschnittes auf dem Berliner Viehhofe eingehend informiert. Ich war bei mehreren Schächtungen zugegen und fand, dass das eine ganz einfache Prozedur ist, die beinahe elegant ausgeführt wird. Der an der Leiche vom Winter vorgefundene Halsschnitt ist niemals ein Schächtschnitt gewesen, wenn auch die Höhe etwa übereinstimmt. Die weitere Frage, ob der Schnitt von vorn oder von hinten geführt wurde, lässt sich mit Sicherheit nicht beantworten. Der Tod ist mutmaßlich zwischen 1 und 7 Uhr nachmittags eingetreten. Auf eine Frage des Oberstaatsanwalts gibt der Sachverständige an, dass der Tod binnen 2 Minuten nach dem Schnitte erfolgt sein muss und dass der Ermordete nach dem Schnitte ebenso wenig noch Laute von sich geben konnte wie ein Tier nach dem Schächtschnitt. Die Zerlegung, die durchaus kunstgerecht ausgeführt war, konnte in etwa einer Stunde ausgeführt sein. Gerichtsarzt Medizinalrat Dr. Störmer, Berlin: Er neige der Ansicht zu, dass Winter sich verblutet habe. Der Halsschnitt sei augenscheinlich erst ausgeführt worden, als Winter infolge einer Erstickung sich bereits im Todeskampf befunden habe. Er könne dem Kollegen Mittenzweig nicht beistimmen, dass die Erstickungssymptome durch das Einatmen des Blutes in die Lungen zu erklären seien. Jedenfalls liege kein typischer Verblutungstod vor, denn die Leiche enthielt mehr Blut, als bei einem normalen Verblutungstode zulässig sei. Von Blutleere könne keine Rede sein. Der Tod müsse zwischen 1 und 7 Uhr nachmittags eingetreten sein, wenn nachgewiesen sei, dass Winter seit der Mittagsmahlzeit nichts mehr gegessen habe. Überhaupt lassen sich bei der Eigenart des Falles vollkommen sichere Behauptungen gar nicht aufstellen, sondern nur Wahrscheinlichkeitsdiagnosen, weil einige der wichtigsten Körperteile, wie Magen, Leber, Milz und Gedärme, fehlen. Der Schnitt in das Zwerchfell sei durch die Absicht, die Leber zu entfernen, auf das Natürlichste zu erklären. Gerichtsarzt Privatdozent Dr. Puppe, Berlin: Es sei mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Tod durch Erstickung eingetreten sei, den Tod durch Verblutung halte er für ausgeschlossen. Auffallend sei, obwohl die Leichenteile so lange im Wasser und alsdann in Spiritus gelegen haben, der immer noch große Bestand an Blut in sämtlichen Geweben. Er sei auch der Ansicht, dass der Tod zwischen 1 bis 7 Uhr nachmittags erfolgt sei. Eine Anzahl Nachbarn und Bewohner des Lewischen Hauses bekundeten: Sie seien am Sonntag, den 11. März, den ganzen Nachmittag zu Hause gewesen und haben nichts Auffälliges wahrgenommen. Ein Stöhnen und Winseln hätten sie zweifellos gehört. Alle diese Zeugen bekundeten, dass sie Ernst Winter niemals im Lewischen Haus gesehen haben. Fleischermeister Adolf Levi bekundete: Wenn ihm am 11. März ein Stück Fleisch von 5 bis 6 Pfund abhanden gekommen wäre, dann hätte er es zweifellos gemerkt, es sei ihm aber bestimmt kein Stück Fleisch abhanden gekommen. Maslow hatte nämlich behauptet, er habe an jedem Abend in dem Lewischen Hofe nicht nur Beobachtungen gemacht, sondern auch ein Stück Fleisch gestohlen. Es verdient erwähnt zu werden, dass der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Schwedowitz, zu sämtlichen jüdischen Zeugen sagte, sie seien berechtigt, ihre Aussage zu verweigern, wenn sie befürchten, sich dadurch einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen. Christlichen Zeugen wurde diese Vorhaltung nicht gemacht. Sehr eingehend wurde über das Alibi des Fleischermeisters Adolf Levi am Nachmittag und Abend des 11. März verhandelt. Die Geschworenen fragten alle christlichen Alibi-Zeugen bezüglich Levi, ob sie vom Letzterem beeinflusst worden seien. Diese Frage wurde von allen Zeugen verneint. Im Laufe der Verhandlung erschien eine Frau Viviora als Zeugin. Im Dezember 1899 oder im Januar 1900 sei sie eines Tages als einzige Kundin im Laden von Matthäus Meyer gewesen. Zunächst seien nur Frau und Fräulein Meyer im Laden gewesen. Sehr bald darauf seien Herr Meyer und ein fremder Mann in den Laden getreten. Sie gingen in den Hintergrund des Ladens. Alsdann habe Frau Meyer sie, Zeugin, gefragt, ob sie Ernst Winter kenne, und als sie das bejahte, habe Frau Meyer gemeint, das sei nicht gut. Fräulein Meyer habe hinzugefügt: Mama, was geht dich das an? Sie habe sich gedacht, dass es sich bei der ganzen Sache um eine Überraschung für Tuchlers, etwa um einen gemeinsamen Gesang oder so etwas, gehandelt habe. Witwe Hellwig: Sie sei vor längerer Zeit einmal bei Matthäus Meyer im Laden gewesen. Meyer sei mit Frau und Tochter und einem fremden Juden aus einem Hinterzimmer gekommen. Der Fremde ging fort. Sie, Zeugin, habe gefragt, ob dieser Mann die Abgaben haben wollte. Da sagte Matthäus Meyer: Abgaben gerade nicht, ich werde ihm schon so viel geben, dass er zufrieden ist. Frau Meyer sagte, es sei eine Verschwörung gegen einen jungen Herrn. Frau und Fräulein Meyer fragten sie, ob sie den Winter kenne, und eine von ihnen meinte dann: Da kommt er. und als sie hinsehen wollte, da hieß es, er sei es nicht. Meyers haben sie dann nach ihrer Religion befragt. Hellwig habe geantwortet, sie sei katholisch. Da sagten Meyers, das wäre gut, denn Winter sei evangelisch. Frau Hellwig fragte, was Winter verschuldet habe, ob er jemand umgebracht habe. Darauf sagten die Meyerschen nein. Frau Meyer sagte noch, sie brauchten das Blut nicht zur Matze, auch nicht zum Händewaschen oder so etwas, sondern nur zum Glück. Besitzer Hellwig, Sohn der Vorzeugin. Am 29. November 1899 kam er zu Matthäus Meyer. Der Laden war leer. Da kam aus der Hinterstube erst ein fremder Mann, anscheinend ein Jude, dann Meyer, seine Frau und seine Tochter. Der Mann versteckte sein Gesicht. Die Familie war anscheinend sehr aufgeregt. Frau Meyer sagte auf die Frage, was der fremde Mann wolle, »Abgaben gerade nicht, aber wir werden ihn schon zufriedenstellen. Wir ziehen nach Berlin. Es ist eine Unterschreibung wegen einer Verschwörung gegen einen jungen Herrn.« Er, Zeuge, fragte, ob sie den jungen Herrn umbringen oder verklagen wollten. Frau Meyer sagte, »Umbringen wollen wir ihn nicht, aber ihm etwas antun.« Dann sagte Herr Meyer etwas, was er nicht verstand. Fräulein Meyer sagte zu ihm, wenn er den Winter kenne, so möge er ihm doch sagen, dass er sich vorsehen solle und lieber von Konitz weg auf ein anderes Gymnasium gehen. Der Vorsitzende hielt dem Zeugen vor, dass er bei jeder Vernehmung immer mehr sage, heute aber zum ersten Male etwas von Levi erzählte. Hellwig, was ich sage, ist wahr. Ich bin von Meyer zu Levi gegangen. Es war Sonntagvormittag, ich bin vorn in den Laden gegangen. Levi sagte, ich solle hinterkommen, er schärfte gerade ein großes Schlachtmesser. Ich sage, ich komme nicht nach hinten. Da hörte ich, wie Levi zu seiner Frau und Söhnen sagte, brauchen Blut, Christenblut, gute Gelegenheit, Gomisten spazieren. Vorsitzender, Sie meinen wohl Gymnasiasten? Zeuge, ja. Heiterkeit. Oberstaatsanwalt. Was haben Sie sich bei dieser Äußerung Levis gedacht? Zeuge, gar nichts. Oberstaatsanwalt, ich kann mir auch nichts dabei denken. Der Vorsitzende stellte fest, dass der Zeuge ebenso wie seine Mutter die ganze Aussage wie am Schnürchen hergesagt habe und fragte, wie die Aussage in die Zeitung gekommen sei. Der Zeuge erzählte, dass er in das Gasthaus gekommen sei. Dort sei ein fremder Mann gewesen. Über das Gespräch mit diesem könne er keine Auskunft geben, ebenso wenig über ein zweites Gespräch, das er mit zwei fremden Herren hatte, die ihn in der Wohnung besuchten. Der Zeuge erzählte ferner, er sei einmal auf dem Hofe des Getreidehändlers Kaminer gewesen, auf dem sich noch einige andere Leute befanden. Kaminer habe zu ihm gesagt, »Sie sehen doch so frisch und jung aus, Sie haben wohl viel Blut, Sie sind gut dazu.« Ich fragte, »Wozu?« Kaminer schwieg und als ich noch einmal fragte, »Wozu denn?«, sagte Kaminer, »Dieses Jahr ist das Blut sehr teuer, es kostet eine 500.000 Mark.« Alsdann sei der junge Kaminer gekommen und habe zu ihm, Zeugen, gesagt, er solle keine Angst haben, sein Vater habe nur mit ihm gescherzt. Oberstaatsanwalt, dieser Zeuge ist meiner Meinung nach überhaupt nicht ernst zu nehmen. Einige Tage darauf erschien Redakteur John, Berlin, nebst Frau, als Zeugen. Sie bekundeten, Zeuge Hellwig sei derartig abergläubisch, dass er einmal mit vollem Ernst behauptet habe, er habe aus einem Schornstein den leibhaftigen Teufel herauskommen sehen. Große allgemeine Heiterkeit. Hellwig und auch seine Mutter glauben auch, dass es Hexen gebe. Hellwig gab es als möglich zu, die von John bekundete Äußerung getan zu haben. Eine Anzahl Polizeibeamte, die bei Levi sofort nach Auffindung des Winterschen Leichnams Haussuchung gehalten haben, bekundeten, sie haben das ganze Haus von oben bis unten auf das Genaueste untersucht, alle Wände und Fußböden beklopft, sie haben aber nicht eine Spur entdecken können, die darauf hätte schließen lassen, dass im Hause ein Mensch ermordet worden sei. Polizeikommissar Block. Er habe dreimal bei Levi und einmal in der Synagoge Haussuchung gehalten. Diese Untersuchungen geschahen auf das Sorgfältigste. Er war auch im Levischen Keller, dessen gesamter Zustand war derart, dass man sah, es konnte dort lange nichts geschehen sein. Alles war schmutzig und mit Spinnweben bedeckt, die Eisenteile waren verrostet. Auch die Lewische Räucherkammer habe er durchsucht und ebenso den gesamten Papiervorrat nach Nummern der täglichen Rundschau. In einen Bogen der täglichen Rundschau war der Kopf Winters eingewickelt. Es war aber alles umsonst, nicht die geringste Spur wurde gefunden. Im Keller konnten Vorhänge an den Fenstern nicht angebracht sein, weil sonst die Spinnweben hätten zerrissen sein müssen. Spuren von Nägeln, die zur Befestigung der Vorhänge hätten dienen können, waren auch nicht zu finden. Er erachte es für ausgeschlossen, dass Vorhänge an den Fenstern des Lewischen Kellers gewesen seien. Kriminalkommissar Wehn, Berlin. Ich kam am 25. März nach Konitz. Nachdem ich sämtliche Mitglieder der Lewischen Familie vernommen hatte, bat mich der alte Levi selbst, die ganze Wohnung genau zu durchsuchen. Ich tat dies, ohne das Geringste zu entdecken. Bei einer späteren Haussuchung habe ich den Kriminalschutzmann Bayer hinzugezogen, aber auch diese Haussuchung war ergebnislos. Der Vorsitzende unterbrach die Vernehmung dieses Zeugen und teilte mit, der Gerichtshof habe beschlossen, sofort eine Untersuchung der Lewischen Räucherkammer durch Stadtbaumeister Hampel, Kommissar Block, den früheren Kommissar Krischt und einen Schornsteinfegermeister vornehmen zu lassen. Alsdann fuhr Kriminalkommissar Wehn fort. Ich fand eine Aussage vom Maslow vom 24. März vor, der ich aber keinen Wert beilegte. Damals hatte Maslow nur gesagt, dass ihm die hellen Fenster aufgefallen seien. Maslow, der in Konitz fremd war, kann den Eingang zu dem Lewischen Hause gar nicht gefunden haben. Dann bin ich abends mit Bayer in den Hof gegangen. Polizeiinspektor Braun blieb mit Maslow vor der Tür. Maslow musste sich hinlegen, konnte aber nichts sehen. Ich nahm nun eine Lampe, wir gingen in den Keller und traten heraus. Braun fragte, wie viele Personen aus dem Keller kämen. Maslow wusste bei mehrmaligen Versuchen, die Zahl der Personen, die dort herauskamen, nicht richtig anzugeben. Bezüglich der Angaben der Frau Ross habe ich festgestellt, dass man nicht, wie sie behauptet, eine Person sehen kann, die aus dem Keller kommt. Übrigens haben alle Nachforschungen nach dem Taschentuch, der Nummer der täglichen Rundschau, der Fotografie und der Uhrkette bei Levi stets ein negatives Resultat ergeben. Die vorgefundenen Ketten hatten keine Ähnlichkeit mit den Winterschen. Levi war jederzeit bemüht, alle dunklen Punkte aufzuklären. Als er zwei Pakete zurückerhielt und die Polizei das Papier beschlagnahmen wollte, schaffte Levi selbst das Papier herbei, welches noch die Postnummer trug. Auf Befragen des Verteidigers, Rechtsanwalts Hunrath, erklärte Kommissar Wehn, Inspektor Braun habe ihm vollkommen beigepflichtet, dass es sich bei den Aussagen von Maslow und der Ross um ein gewaltiges Lügengewebe handle. Er habe die Untersuchung mit voller Objektivität geführt und auch bei Juden wiederholte Nachforschungen vorgenommen. Alsdann äußerte sich Stadtbaumeister Hampel über die beschlossene Untersuchung der Lewischen Räucherkammer. Ich fand nichts Verdächtiges, eine kleine Ausbesserung ist anscheinend vor 14 Tagen gemacht worden. Schornsteinfegermeister Czewladowski bestätigte diese Bekundung. Fleischermeister Levi bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, er habe in der Räucherkammer eine Stelle ausbessern lassen, weil es bei Fräulein Kroll geraucht habe. Kriminalpolizeiinspektor Braun, Berlin. Er sei gerade an dem Tage nach Konitz gekommen, als der Lokalaugenschein bei Levi infolge der Aussagen Maslows stattfand. Am Abend habe er Lokaltermin bei Licht abgehalten. Zuerst sprach Maslow von einer Spalte in der Tür von oben nach unten. Als er aber dort war und keine Spalte fand, meinte Maslow, es sei unten eine Ritze gewesen, durch die er gesehen habe. Bei dem vorgenommenen Versuch sah er wohl Licht, konnte aber die Personen nicht unterscheiden und wusste auch nicht anzugeben, wie viel dort waren. Er, Zeuge, habe dann selbst den Versuch gemacht, konnte aber auch nichts sehen. Oberlehrer Dr. Hofrichter, der wegen seiner prononzierten Stellungnahme versetzt worden war, bekundete als Zeuge, er habe die angeklagte Frau Ross wiederholt vernommen und habe die Überzeugung gewonnen, dass die Geschichte von dem Knecht auf Erfindung beruhe. Floßmeister Steinke, Prechlau, im Oktober 1899 habe er bei dem Fleischermeister Eisenstädt Fleisch gekauft. Dabei sei die Rede auf den Gymnasiasten Winter gekommen. Eisenstädt habe gesagt, der Gymnasiast Winter ist gut zum Schlachten. Er, Zeuge, habe geantwortet, dazu ist der junge Mann doch zu schade. Iwas, weshalb zu schade? Habe Eisenstedt gesagt. Er, Zeuge, habe erwidert, es ist doch zu wenig Fleisch dabei. Eisenstedt erwiderte, wenigstens gibt es Blut. Obwohl er, Zeuge, sich dabei nichts gedacht, habe er den alten Winter gefragt, ist denn Ihr Sohn mit Eisenstedt verfeindet? Eines Tages habe er in der Bahnhofstraße in Konitz das Gespräch von zwei Juden belauscht, die sich über Israelski unterhielten. Einer sagte, nu, es wird alles bezahlt. Der andere Jude habe erwidert, die Sache hat sich verschlechtert. Vorsitzender, wann fand diese Unterhaltung statt? Zeuge, Mitte Mai diesen Jahres. Fleischermeister Eisenstedt bezeichnete mit großer Entschiedenheit die Bekundungen Steinkes als vollständig erfunden. Eine Gegenüberstellung des Steinke mit Eisenstedt führte zu keinem Ergebnis. Eisenstedt bemerkte, es ist traurig, dass bei dieser angeblichen Unterhaltung ein Dritter nicht zugegen war, sonst würde Steinke so etwas nicht behaupten. Frau Kaufmann Meyer. Sie habe Ernst Winter weder der Person noch dem Namen nachgekannt. Sie könne daher nicht Äußerungen getan haben, wie Frau Viviora behauptet. Sie erinnere sich nicht, dass ein Mann mit einer Liste bei ihnen im Laden gewesen sei. Frau Viviora und Frau Meyer wurden einander gegenübergestellt. Beide blieben bei ihren Aussagen. Der Vorsitzende fragte Frau Viviora, ob ihr das nicht alles bloß eingeredet worden sei. Die Zeugin verneinte dies. Fräulein Rosa Meyer. Der Ausverkauf im Meyerschen Laden sei am 10. Januar beendet gewesen. Die nicht verkauften Warenbestände wurden am Dienstag nach der Wohnung geschafft. Ernst Winter sei ihr einmal von ihrer Schwester gezeigt worden. Dass im Laden bei irgendeinem Gespräche in der Gegenwart einmal von Ernst Winter gesprochen wurde, müsse sie entschieden bestreiten. Frau Viviora wiederholte ihre Behauptungen. Kaufmann Matthäus Meyer. Er habe Ernst Winter nicht gekannt. Erst nach dem Morde habe ihm eine seiner Töchter erzählt, dass sie Winter einmal gesehen habe. Die Angaben der Frau Viviora seien unwahr. Dass zuweilen Leute zu ihm kamen, um für irgendeinen Zweck Beiträge zu holen, sei selbstverständlich. Es erschien darauf als Zeugin Frau Borchardt. Vorsitzender, ist der Name Winter einmal in Ihrer Gegenwart im Meyerschen Laden genannt worden? Zeugin, nein. Vorsitzender, nein. Zeugin, ja. Vorsitzender, ja. Zeugin, nein. Vorsitzender, also nein. Was haben Sie sonst gehört? Zeugin, einmal hörte ich im Meyerschen Laden eine Tochter sagen, Papa, du sollst nicht unterschreiben, das ist Mord. Welche Tochter das gewesen ist, kann ich nicht sagen. Rosa Meyer erklärte, dass sie zuweilen auch bei geringfügigen Anlässen die Redensart gebraucht habe, das ist ja mehr wie Mord. In einem solchen Zusammenhang, wie Frau Borchardt erzählte, sei das aber nicht geschehen. Frau Borchardt. Nach dem Morde sei ihr das Gespräch eingefallen, sie sei auf Anraten zur Polizei gegangen. Da sie aber das Datum nicht gewusst, habe der Beamte gesagt, dann wissen Sie wohl überhaupt nichts. Sie habe darauf Nein geantwortet und danach habe sie der Beamte überhaupt nicht mehr gefragt. Kriminalkommissar Wehn, ich habe die Frau, nachdem sie vernommen war, gefragt, ist ihre Aussage wahr oder unwahr? Darauf hat die Frau die Augen niedergeschlagen und geantwortet, unwahr. Bei dieser Vernehmung war noch ein Polizeibeamter zugegen, wer es war, weiß ich aber augenblicklich nicht. Schneidermeister Bayer. Ich habe einmal im Meyerschen Laden ein sehr lebhaftes Gespräch mit angehört. Dabei hörte ich den Namen Ernst Winter von Jenny Meyer nennen. Vorsitzender, in welchem Zusammenhange geschah das? Zeuge, das weiß ich nicht. Vorsitzender, Sie erklärten früher, Fräulein Meyer hätte gesagt, was willst du von Winter? Zeuge, ja, das war später. Vorsitzender, was sagte der Vater darauf? Zeuge, das weiß ich nicht. Vorsitzender, am 7. Juni haben Sie gesagt, er hätte geantwortet, was kümmert es dich, wir ziehen nach Berlin, schweig doch still. Zeuge, das war später. Ich fragte, was das für ein Winter wäre, und darauf sagte Meyer, dass er ein Gymnasiast sei. Auf meine Frage, ob er aus Baltenburg sei, sagte Meyer, nein, aus Prechlau. Der Vorsitzende hielt dem Zeugen vor, dass er früher die obige Äußerung Meyers gleich in den Anfang des Gespräches verlegt habe. Waschfrau Stiller. Alex Prinz, der allgemein der dumme Alex genannt werde, habe ihr erzählt, die drei Kantoren, Hamburger aus Schlochau, Heimann, Konitz und der Elbinger Kantor, haben zusammen Ernst Winter geschlachtet. Der Mord sei bei Levi im Keller geschehen. Geld habe Winter nicht gehabt, aber Blut, das bringe 100.000 Taler ein. Das Blut wird verpackt und an Rothschild geschickt, da bekommen alle Juden der ganzen Welt etwas davon ab. Christenblut in die Matzes getan, bringt großes Glück. Als der Kopf des Winter gefunden wurde, sagte Alex Prinz, den hat Israelski weggetragen, der wird aber nichts verraten und wenn er 10 Jahre im Gefängnis sitzen müsste. Auf Befragen des Vorsitzenden bemerkte die Zeugin, sie halte Alex Prinz für ganz vernünftig, er habe sich zum Wasserholen sehr geschickt angestellt. Alex habe ihr einmal einen Zettel gezeigt, auf dem 36 Gebrüder standen. Sie habe sich verpflichtet gefühlt, alle diese Dinge dem Schlächtermeister Hoffmann zu erzählen. Alex habe auch erzählt, er sei in der Synagoge furchtbar verhauen worden. Es wurde alsdann Alex Prinz als Zeuge aufgerufen. Der Zeuge, ein mittelgroßer, etwa 20-jähriger Mensch, machte vollständig den Eindruck eines Blödsinnigen. Seine Vereidigung wurde ausgesetzt. Er bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, man habe ihn bei Jeleniewski betrunken gemacht und ihm gesagt, er solle erzählen, dass Levi und Heimann den Mord begangen haben. Er wisse aber nicht, wer Winter ermordet habe. Es sei auch unwahr, dass er in der Synagoge verhauen worden sei. Geschworener Oberlehrer Meyer. Sind Sie in der Synagoge zu persönlichen Dienstleistungen herangezogen worden? Zeuge, nein. Der Zeuge Prinz bemerkte im Weiteren auf Befragen des Vorsitzenden, Frau Schiller habe ihm einmal die Karten gelegt. Die Karten haben gesagt, wenn man auch nichts gesehen hat und man sagt es vor Gericht aus, dann kriegt man ein paar tausend Mark. Kreisarzt-Sanitätsrat Dr. Müller bezeichnete den Zeugen als schwachsinnig. Der Gerichtshof beschloss, den Zeugen nicht zu vereidigen, da ihm die erforderliche Einsicht für die Bedeutung des Eides abgehe. Kaufmann Preppel. Er sei am 11. März nachts gegen 12 Uhr aus Tuchel gekommen. Mit einem Kollegen sei er vom Georgsplatz aus die Danzinger, Mauer und Rehmestraße entlang gegangen. Es sei ganz heller Mondschein gewesen. Wenn Maslow in der Rehmestraße gelegen hätte, würde er ihn unbedingt gesehen haben. Er sei auch dem Knecht, von dem die Angeklagte Ross sprach, nicht begegnet. Vorsitzender. Nun, Maslow, was sagen Sie dazu? Maslow, was ich gesagt habe, ist wahr. Vorsitzender. Behaupten Sie, dass der Zeuge die Unwahrheit sagt? Maslow schwieg. Journalist Max Wienecke, Berlin. Er sei zugegen gewesen, als der Verleger der Staatsbürgerzeitung, Wilhelm Brunn, Berlin, Maslow im Hotel Kühn vernommen habe. Er, Wienecke, habe zu Maslow gesagt, haben die Juden im Lewischen Keller Hebräisch gesprochen? Ja, ja, sie haben Hebräisch gesprochen, habe Maslow geantwortet. Er, Zeuge, habe überhaupt die Wahrnehmung gemacht, dass in Konitz ungeheuer viel gelogen werde. Krankenhausarzt Dr. Lukowitz. Eisenstädt sei im März im Krankenhause gewesen, da er sich eine Blutvergiftung zugezogen hatte. Er hatte ihm am Montag, den 12. März, Nachturlaub erteilt. Jedenfalls wäre Eisenstädt nicht imstande gewesen, den Mord zu begehen, da er die rechte Hand in der Binde trug. Krankenschwester Felise bekundet, Eisenstädt sei in der Nacht vom 11. zum 12. März nicht im Krankenhause gewesen. Eine zweite Krankenschwester bestätigte das. Die Zeuginnen blieben bei dieser Behauptung, obwohl ihnen der Vorsitzende vorhielt, eine ganze Anzahl Zeugen haben bekundet, Eisenstädt habe in der Nacht vom 12. zum 13. März Nachturlaub gehabt und sei am Montag, den 12. März, in Schlochau gewesen. Kriminalinspektor Braun. Er habe am 15. Mai nochmals mit dem Angeklagten Maslow einen Lokaltermin abgehalten. Maslow konnte nichts sehen. Auch bei Lampenschein konnte er die Personen nicht genau erkennen. Er habe dem Zeitungsverleger Brunn gesagt, dass die Angaben Maslows unglaubwürdig seien. Darauf habe Brunn bemerkt, Die Polizeibeamten seien zu einseitig, weil sie die Sache nicht vom politischen Standpunkte aus betrachten. Er, Braun, habe darauf erwidert, er habe den Mörder zu suchen und nicht Politik zu treiben. Brun habe darauf bemerkt, es handelt sich um eine eminent politische Angelegenheit. Er, Braun, habe den Lewischen Keller aufs Gründlichste untersucht, aber keine verdächtige Spur gefunden. Die Spinnengewebe waren so dick, dass kein Nagel und kein Brett, also auch kein Vorhang an den Kellerfenstern gewesen sein konnte. Die Recherchen waren furchtbar schwierig, weil die Bevölkerung ungemein aufgeregt war. Entweder hörte man, ich sage nur gegen die Juden aus, oder lassen Sie mich in Ruhe, ich will von der Sache nichts wissen. In seinem Bericht vom 25. Mai habe er gesagt, die alles christliche Gefühl verhöhnenden Beschuldigungen gegen die Juden wegen Ritualmordes müssten aus der Diskussion ausscheiden. Damals habe er auch gesagt, dass das Material gegen Hoffmann erdrückend sei. Auf Befragen eines Verteidigers bemerkte Inspektor Braun, dass ihm das Material über den Ritualmord sowohl von jüdischer wie von antisemitischer Seite bekannt sei. Das Paket mit den Leichenteilen war nicht schwer, es hatte auch nicht zwei, sondern vier Zipfel, und man konnte es sehr leicht fortbringen, wenn man es unter dem Arme trug. Er, Zeuge, ist auch heute noch der Meinung, dass es sich gar nicht um Mord, sondern um Totschlag handele. Bezüglich der Auffassung, der Mord hätte in der Synagoge geschehen sein können, habe er nicht das geringste belastende Moment gefunden. Er sei im Orient unter den schlimmsten Juden groß geworden, er habe aber niemals das geringste Moment für einen Ritualmord kennengelernt. Im weiteren Verlauf fragte der erste Staatsanwalt den Kriminalkommissar Wehn, ob er auch andere Spuren verfolgt habe, die sich gegen Juden richten. Kommissar Wehn? Er habe die eingehendsten Ermittlungen nach allen Richtungen angestellt. Auch in der ganzen Umgegend von Konitz seien die sorgfältigsten Ermittlungen angestellt worden. Jede Spur sei aufs Genaueste geprüft worden. Eine Zeit lang habe sich der Hauptverdacht gegen den Schächter Fuchs gerichtet. Auch hier wurden alle Spuren verfolgt, aber nicht etwa in der Annahme, dass es sich um einen Ritualmord handle, sondern um die Spur nach jeder Richtung hin zu verfolgen. Die Grundlosigkeit des Verdachtes nach dieser Richtung hin habe sich indessen bald ergeben. Es seien ferner alle jüdischen Schächter in Konitz, ja sogar alle jüdischen Einwohner beobachtet worden. Überall habe sich aber die Grundlosigkeit jedes Verdachtes herausgestellt. Ende von Abschnitt 12.